Liebe Gemeinde, der Hauptteil ist ja im Altenau, zur Altenau-Freizeit. Der Vorstand hatte sich überlegt, dass wir einen Gottesdienst anbieten für die, die nicht hochfahren. Und ich meine, wenn wir 15 Leute sind hier, dann hat sich das schon gelohnt. Bruder Hemminghaus hatte mir am Telefon gesagt, als ich sagte, wir sind eine kleine Schar. Und wenn Sie und ich alleine sind, dann machen wir trotzdem Gottesdienst. Für diese Aussage danke ich Ihnen recht herzlich. Heute ist der 1. Dezember. Der 1. Dezember ist ja nicht in jedem Jahr ein Advent. Aber was er auf jeden Fall ist, er ist der meteorologische Anfang des Winters. Ich habe mir mal einige Sachen herausgesucht. Und zwar nicht aus dem Internet, sondern es gibt auch noch andere Quellen. Was am 1. Dezember war. Zum Beispiel 1813 wurden die Niederlande unabhängig. Die feiern dieses Jahr 200-jähriges Bestehen. Die sind damals unabhängig geworden von Frankreich unter Napoleon. Dann 1839 wurde der erste Adventskranz durch Johann Heinrich Wichern, der ja in unseren Kreisen wohl bekannt ist, der das Raue Haus in Hamburg gegründet hat, wurde der eingeführt und täglich wurde eine Kerze von ihm eingezündet. Damals hat man noch täglich eine Kerze eingezündet. Dann 1884, etwas ganz Wichtiges, die Krankenversicherung für Arbeiter wird eingeführt. 1936, eine schlechte Zeit. Nicht, weil meine Frau da geboren ist, sondern da wurde die Hitlerjugend, staatlicher Jugendverband offiziell. Und 1948, etwas, was die Älteren von uns noch kennen, die 2-Pfennig-Marke Notopfer Berlin, wurde in der B-Zone, B-Zone war Amerikaner und Engländer, also ohne die Franzosen, wurde das eingeführt. 1966 trat Bundeskanzler Ludwig Erhard zurück. 1984 wurde der Sender Dreisat eingerichtet und 1989 die Volkskammer streicht den Führungsanspruch der SED aus der DDR-Verfassung. Also das war damals bei denen in der Verfassung drin. Bruder Hemminghaus, der hat heute etwas vor, der will also das Wort Advent buchstabieren, hat er mir gesagt. Und ich sollte mal überlegen, ob ich auch irgendetwas vielleicht da beitragen kann. Und dann habe ich mal mir sowas ausgesucht. Zum Beispiel ein VW-Schichtarbeiter. A wie Akkord, D wie Drehmoment, V wie Vergaser, E wie Einrichter, N wie Nachtschicht und T wie Tarif. Oder ein Fußballspieler von Eintracht. A wie Abseits, D wie Drehschuss, V wie Verteidiger, E wie Ecke, N wie Niederlage und T wie Tor. Oder ein Krankenhausarzt. A wie Abszess, D wie Diabetes, V wie Virus, E wie Ekzem, N wie Notfall oder T wie Transfusion. Und so könnten Sie das auch mit allen möglichen machen, beispielsweise wie ein Jäger von Ansitz bis Treibjacht oder ein Angler von Aal bis Tittenfisch oder ein Gärtner von Apfel bis Tomate. Können Sie mal versuchen, so ist ein Gehirnjogging, habe ich festgestellt. Da muss man also echt nachdenken. Wir sind ja heute sehr einseitig. Das ist auch gut so. Ich bin jetzt 65 Jahre alt und habe unzählige Male gepredigt, noch Predigten gehört, Gottesdienste besucht, wie ihr alle ja auch. Aber eins ist mir noch nie vorgekommen, dass ich in einer Einleitung etwas gehört habe von dem, was an diesem Tag vor wenigen oder vielen Jahren passiert ist. Und ich finde, das ist gut. Das ist sehr gut, weil man da Bodenhaftung bekommt. Wir fügen uns ein in die Zeit und dazu gehört es auch, dass man ab und zu mal erinnert wird, vielleicht auch regelmäßig, was an dem Predigtag vor so und so vielen Jahren passiert ist. Das fand ich sehr gut, Punkt 1 und Punkt 2. Ich habe das so locker gesagt, lieber Bruder, mit dem Buchstabieren. Oder? Als ich dann aufgelegt habe, habe ich mir überlegt, was macht er jetzt daraus? Aber das war wirklich genial. Also da habe ich nicht dran gedacht. Ich werde mich da anschließen in etwas anderer Form. Ich habe mich sehr gefreut darüber. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann steht das Christkind bekanntlich vor der Tür. Wie schnell ist doch die Zeit im letzten Jahr vergangen. Wo ist das Jahr geblieben? Ich persönlich habe immer so den Eindruck, dass im Dezember die Zeit viel schneller läuft als am Anfang des Jahres. Warum? Adventszeit ist auch immer die Zeit der Erinnerung. Man erinnert sich an die Zeit, die schon lange vorbei ist, nicht so sehr, was vor 200 Jahren passiert ist, sondern was in unserem Leben passiert ist, aber die Zeit, die nicht wiederkommt, weil Menschen, die diese Tage jetzt verschönt haben, die uns diese Tage angenehm gemacht haben, vielleicht schon lange nicht mehr leben. Vielleicht gestehen wir es uns nicht ein, aber ich glaube, wir haben heute Morgen alle eine große Sehnsucht mitgebracht. Wir möchten hier etwas finden und mitnehmen von vorweihnachtlichen Gefühlen, wie wir sie aus unserer Kindheit her kennen. Denn heute ist der erste Advent, in 4 Wochen ist es soweit, Heiligabend. Wenn wir uns heute einen Augenblick Zeit lassen, dann kann uns diese Sehnsucht bewusst werden. Erinnern wir uns doch einmal an die Gefühle damals als Kind. Die gespannte Erwartung, wie mit jedem Licht an dem Adventskranz die Hoffnung und die Freude auf Weihnachten größer wurde. Eine wachsende Hoffnung ist immer etwas sehr Schönes. Das steigert die Erregung. Es kommt etwas Wunderbares auf uns zu. Selbst unsere Sinne können sich wieder erinnern. Der Duft von frisch gebackenen Plätzchen, von Tannennadeln und Bratäpfeln, der Klang der Choräle in der Christmette, vielleicht auch das sanfte Knirschen des Schnees unter den Füßen auf dem Heimweg von der Kirche, das Klingeln des Glöckchens, bevor wir die Weihnachtsstube betreten durften, der Glanz des Lichterbaums. Jeder hat von uns eigene Erinnerungen daran. Ich auch. Ich weiß noch, wie ich mit meinem Bruder zusammen war, an irgendeinem Adventssonntag. Wir hatten uns mit Erfolg vom Gottesdienstbesuch gedrückt und waren zu Hause. Und wir hatten vorher schon gesehen, dass unsere Eltern so große Pakete ins Haus trugen. Und dann haben wir alles durchgesucht. Und wo können solche Sachen sein? Natürlich in dem riesigen Kleiderschrank im Schlafzimmer. Und dann haben wir gewühlt. Und wir haben es natürlich gefunden. Eine Dampfmaschine vom Vater, liebevoll restauriert. Und eine Eisenbahn, aber nicht elektrisch. Die musste man immer aufdrehen, dann fuhr sie immer im Kreis. Die Eltern waren in der Gemeinde, waren nicht da, sonntags morgens, und mein Bruder und ich haben das dann ausgepackt. Und wir standen denn da, wie schön, wie schön, wie schön. Immer wieder diesen Satz, den werde ich nie vergessen. Aber dann hört es auf, schön zu sein, weil wir so begeistert waren, wir hatten die Zeit vergessen und die Eltern standen im Türrahmen. Ja, das Weihnachtsfest, das war denn nicht so schön in Sachen Erwartung, weil wir die Freude schon vorweggenossen hatten. Wir wussten ja, was wir zu Weihnachten bekamen. Seit dieser Zeit habe ich nie mehr vorher nachgeguckt, was in irgendwelchen Päckchen drin ist. Die Kindheit ist vergangen, aber geblieben ist die Sehnsucht. Und jedes Jahr um die Weihnachtszeit beschleicht sie uns neu. Noch einmal so fühlen können, noch einmal so frohe Erwartungen haben, sich noch einmal so freuen können. Wie schön, ach, wie ist das doch so schön. In den 4 Weihnachtswochen freuen wir uns auf Weihnachten oder sagen wir, wir sollen uns freuen. Wir leben in der Adventszeit und die Adventszeit kommt ja bekanntlich vom lateinischen Wort Adventus und bedeutet Ankunftszeit, Wartezeit. Und jetzt wollen wir einmal das Wort Advent buchstabieren. Dabei habe ich mir das im ersten Schritt so gedacht, wie es üblich ist in diesen Tagen, wie sicherlich nicht hier in der Gemeinde Advent buchstabiert wird. A wie Arbeit. In vielen Berufen ist jetzt Hochsaison. Die Frauen haben im Advent alle Hände voll zu tun. Allgemeine Hektik breitet sich aus. Es muss noch so viel getan werden, schließlich soll das Fest ja auch ein Fest werden. Menschen sehnen sich nach Besinnung, aber sie arbeiten bis zur Besinnungslosigkeit. Besinnung, Besinnungslosigkeit. D wie durchhalten. Der Countdown läuft. Nur noch 3, 2, 1 Woche bis zu Weihnachten. Werde ich es schaffen, was ich mir alles vorgenommen habe? Ich beiße die Zähne zusammen und hoffe, dass ich durchkomme und alles hinbekomme. V, für den einen mehr oder weniger, V wie Verwandte. Dann fallen sie wieder ein, wie hungrige Heuschrecken. Wen lade ich wann ein? Wer kommt immer uneingeladen? Und was soll ich bloß schenken? Im Advent komme ich nicht um die herum, die ich lieber nicht sehen möchte. Da hilft vielleicht nur gute Miene zum bösen Spiel. E wie Eile. Alles muss schnell gehen. Einkaufen, Kekse backen, Päckchen packen, Karten schreiben und so weiter. Alles drin. Ich muss es schaffen. Und das in der bestmöglichsten Zeit. Denn Zeit ist ja nicht mehr da. Sie wird uns ja begrenzt. Man sagt ja so schön, des Teufels liebstes Möbelstück ist die lange Bank. Aber am 24. ist Feierabend. Da ist die Bank zu Ende. Kann man nicht verlängern. N wie Nettigkeit. Besuche werden großgeschrieben. Die Nettigkeit wird zum Geschäft und viele kaufen sich von ihrem schlechten Gewissen frei. Und dann gibt es Abteilungen in großen Kaufhäusern, da kann man sogar seine Päckchen extra, kostet kein Geld, extra noch verpacken. Da ist eine Frau, die verpackt einen ganzen Tag nur Pakete. Was die wohl so denkt am Abend. Was kann ich Tante X nur schenken? Und wie werde ich sie in diesem Jahr wieder los? Hat doch meistens Sitzfleisch. T wie Tunnel. An den Feiertagen wiegt die Einsamkeit und die seelischen Nöte. Das wiegt viel schwerer als sonst im Jahr. Der Alkoholmissbrauch steigt, natürlich auch die Selbstmordrate. Wer in Problemen und Nöten ist, für den ist die Advents- und die Weihnachtszeit und vor allen Dingen das Fest wie ein Tunnel ohne Ausgang. Arbeit, Durchhalten, nervende Verwandte, Eile, gekaufte Nettigkeit und ein dunkler Tunnel. Ist das Advent? Ist es euch nicht auch kalt über den Rücken gelaufen, als ich in dieser Form gerade den Advent buchstabiert habe? Habt ihr euch vielleicht sogar selber erkannt? Arbeit, Durchhalten, Verwandte, Eile, Nettigkeit und Tunnel? Dem entgegen halte ich heute meinen Predigtext. Er steht in Jeremia, Kapitel 23, die Verse 5 bis 8. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr unserer Gerechtigkeit. Und siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel herausgeführt und hergebracht hat aus dem Land des Nordens und aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hatte. Und sie sollen in ihrem Lande wohnen. Es gibt eine andere Buchstabiermöglichkeit für Advent. Nein, nicht Arbeit, Durchhalten, Verwandte, Eile, Nervigkeit und Tunnel. Fangen wir mal an. A wie Angebot. Angebot. Gott kommt in Gestalt seines Sohnes zu uns. Er klopft an unsere Tür. Er wartet draußen, dass wir die Tür aufmachen und ihn einladen. Dann merken wir, von all der Arbeit, die auf uns wartet, können wir abschalten. Ein wohltuendes Angebot. Und der Predigtext sagt ja dazu, es kommt der Tag, an dem ich einen Nachkommen Davids zum König mache, den man wirklich als gerecht bezeichnen kann. Dieser König heißt nicht Umsatz, sondern er heißt Jesus. Und wie kommt er auf einem Esel in Jerusalem eingezogen, dem die Leute zugerufen haben, Heil unserem König, dem Sohn David. Gelobt sei Gott, Jesus heißt der König, der ein zweites Mal kommen wird und dann die Welt gerecht richten wird. D, wie könnte es anders sein? Dankbarkeit. Du kannst Gott dankbar sein, weil durch Jesus eine persönliche Beziehung zu Gott möglich geworden ist. Erst durch ihn. Wir dürfen dankbar sein, dass Gott über den Wirren der Weltgeschichte, wir haben ja heute Morgen so ein paar Wirren gehört, die Welt in seinen Händen gehalten hat. Da hat auch Adolf nichts dran ändern können, als er die Jugend staatlich machte, und auch Erich nicht. Und weil Gott die Welt in den Händen hält, da gibt es uns Kraft, durchzustehen, dieses Leben. Kraft, durchzuhalten, weil Gott uns was versprochen hat. Das sagt ja der Predigtext. Er wird weise regieren und in seinem Land für Gerechtigkeit und Recht sorgen. Wenn Jesus diese Dinge bringt, Recht und Gerechtigkeit, dann gibt es im Grunde keinen solchen mehr, wo man weinen müsste. Obwohl bis zum Lebensende immer noch geweint wird, das wissen wir. Aber wir wissen auch, dass es keinen Tod mehr geben wird, auch wenn wir traurig sind, wenn uns liebe Freunde, Brüder und Schwestern verlassen haben. Sondern wir wissen, der Tod ist kein Punkt, sondern ein Doppelpunkt. Wir werden in ewiger Gemeinschaft mit Gott leben. Das bringt uns auch der Advent. D steht für Durchbruch und Dunkelheit. Oftmals machen wir Menschen, auch Christen, die Erfahrung der Dunkelheit. Hass, Streit, Lieblosigkeit. Es gibt Unfrieden, Ungerechtigkeit und menschenunwürdige Bedingungen. Enttäuschung und Misserfolge machen uns dann zu schaffen. Und je älter man wird, Leid, Krankheit, Hoffnungslosigkeit und der Tod lassen uns hart an unsere Grenzen stoßen. Wer durchbricht diese Dunkelheit? Und auch als Christ ist man davor nicht gefeit. Der Heiland ist uns heute wieder neu zugesagt. Der Heiland und der Retter. Da haben wir das V wie Vertrauen. Diesem Heiland und Retter, dem kann man doch nur vertrauen. Vertrauen muss wachsen. Stück für Stück können wir Gott näher kommen, lernen, was er mit uns vorhat, und das besonders in der Adventszeit. Wenn wir dieses Vertrauen finden, wenn wir dieses Vertrauen neu finden, dann können wir auch die Menschen, die uns auf die Nerven gehen, besser abhaben, besser ertragen. Dann gewinnen wir Zuversicht in Gottes Versprechen. V, Versprechen. Der Predigtext: Das verspreche ich der Herr. Gott hat zum Beispiel versprochen, dass es ihm nicht egal ist, wie wir unser Leben hier führen, dass er auf uns aufpasst. Er hat zugesagt, dass wer an den Sohn Gottes glaubt und in seiner Ziehung sein Leben führt, er am Ende als der Sieger dasteht. Nicht umsonst hat ein schottischer Reformator mal gesagt, ein Mann mit Gott ist immer die Mehrheit, auch wenn es nicht danach aussieht. V steht aber auch für Versöhnung. Menschen leben in Unfrieden mit Gott und mit den Mitmenschen und, was noch viel schlimmer ist, mit sich selbst. Wir bleiben Gott, anderen und auch uns selbst Lebensmöglichkeiten schuldig, die wir im Grunde hätten, weil wir Jesus nachlaufen. Mit der Menschwerdung Jesu hat ein Prozess begonnen. Er hat uns die Versöhnung angeboten. Wir können neu werden. Wir können auch dazu beitragen, dass die Welt sich verändert. Bei manchen ist es die große Welt, aber bei den meisten ist es die kleine Welt, unser kleines, schlichtes Leben. Wir wollen doch nicht, dass alles beim Alten bleibt. E steht für Erwartung. Jeder von uns ist voller Erwartung, immer wieder neu. Man denkt so, jetzt hat man das alles hinbekommen und jetzt ist wieder ein Jahr Zeit. Und nächstes Jahr wird vielleicht Weihnachten etwas langweiliger, aber es ist interessant, jedes Mal wieder neu. Ich freue mich jedes Jahr, wenn ich so, bin ja ein Fan des Kirchenjahres, so am Kirchenjahr entlang gehe, wie dann Christen ja schon einen Monat früher die Raketen in die Luft schicken. Machen sie natürlich nicht, aber wir sind einen Monat früher dran, weil heute schon Beginn des neuen Kirchenjahres ist und nicht erst, wenn die richtigen Raketen fliegen. Wir sind schneller, wir haben die Nase vorn. E steht für Erwartung. Jeder ist von uns voller Erwartung. Einige sind ja schon ein bisschen älter, aber trotzdem werden es kaum erwarten können, schöne Geschenke zu bekommen. Aber die eigentlichen Erwartungen, die gehen doch tiefer, viel tiefer. Wir spüren, was wir erleben, ist nicht alles. Wir sehnen uns nach Leben, nach erfülltem, nach gelungenem Leben voller Zufriedenheit. Wir erwarten unsere Zukunft. Wir erwarten, dass Gott unsere wichtigsten Hoffnungen und Sehnsüchte erfüllen kann und auch wird. E steht aber auch, das ist logisch, das ist die Folge davon, für echtes Leben. Ich spüre, ich bin von Gott erwählt. Er liebt mich. Er will mich durch seine Liebe und Gnade erfüllen. Statt der Eile finde ich zur Ruhe und Geborgenheit des echten Lebens. Auch und vor allen Dingen auch in der Adventszeit. Der Predigttext: Dann werden sie wieder in ihrem eigenen Lande wohnen. Echtes Leben heißt, dass wir unser Leben gestalten können. Wir schwimmen nicht mit dem Strom der Mode, sondern wir leben mit Gott, dem Schöpfer jeder Mode. Wir beobachten kritisch, was in Zeitungen steht und was im Fernsehen uns für wahr verkauft wird. Warum? Wir kennen den Erfinder der Wahrheit, Gott, Jesus. Wir verpassen nichts vom Leben, weil wir nach den Maßstäben leben, der das Leben geschaffen hat, der es erfunden hat, der es geschenkt hat. N steht für Neue. Viele Menschen wollen oft neu gekleidet sein. Aber macht das den Menschen wirklich neu? Neu wird er es dann, wenn er innerlich auch neu wird, ein anderer wird. Neu wird er, wenn er über die Beziehungen zu dem Nächsten und zu Gott nachdenkt und dieses aufs Neue wieder vertieft, diese Beziehungen und dieses Denken. Lassen wir uns von Jesus durchdringen, dann können wir neu werden. N steht aber auch für Nähe. Gott wollte die Nähe zu uns und deshalb ist er Mensch geworden. Er will in erster Linie den Menschen als Person haben. Er sieht ihn nicht als Leistungsträger an. Er will Gemeinschaft mit uns haben, egal wer wir sind und wo wir auch sind. Darum hat er die Möglichkeit geschaffen, dass wir mit ihm in Verbindung treten können. Dass wir die Nähe leben können. Der Predigttext: Unter seiner Regierung wird Juda Hilfe finden und Israel in Sicherheit leben. Wenn wir uns die Geschichte Gottes mit Israel und den Juden anschauen, dann sehen wir, dass sie immer auf das Schlimmste verfolgt wurden, aber keiner hat sie vernichtet. Das kann auch keiner. Sie sind und bleiben auch im Jahre 2013 der Augapfel Gottes. Gott hat seinem Volk in allen Schwierigkeiten immer wieder Sicherheit und Hilfe gegeben. Wenn wir Jesus als den Herrscher unseres Lebens akzeptieren und ihm die Lebensregierung übergeben, dann erfahren wir mit Sicherheit auch solche Hilfe. T steht für Tragen. Die uns geschenkte Friedensbotschaft erfüllt uns mit neuer Freude. Sagen die Jünger, wir können nicht schweigen über das, was wir gesehen und was wir gehört haben. Und deshalb sollen wir seine Botschaft zu den Menschen tragen. Gott erwartet von uns, dass wir ihm nachfolgen. Er will, dass wir unterwegs sind und dabei durch unser Leben seine Botschaft verkörpern, dieser Botschaft Leben einhauchen. Und dann kann er Herberge nehmen in unserer Welt. T steht aber auch für Tür. Er macht sich klein. Die meisten Menschen haben ja Sehnsucht, richtige Karriere zu machen. Sie wollen hoch hinaus. Aber wer groß sein will, der muss sich erstmal ganz klein machen. Und das wird symbolisiert an dem Eingang der Geburtskirche in Bethlehem. Da kann man nicht gerade reingehen, sondern muss man sich krümmen, sonst kommt man nicht durch die enge Türe. Und selbst die Weisen aus dem Morgenland, die wir ja als Könige bezeichnen, die zeigten dies, indem sie sich bückten, da hineingingen. Sie stiegen im wahrsten Sinne des Wortes vom hohen Ross, um sich vor dem mächtigen König, vor dem kleinen Kind klein zu machen. Wie geht es uns dabei? Haben wir noch Demut? Haben wir noch den Mut, diesem Kind und diesem Höchsten zu dienen? Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. haben wir unsere Tür schon zur Adventszeit jetzt weit geöffnet. Wenn wir sie weit geöffnet haben, dann liegt da auch der Ausgang zu dem eben beschriebenen Tunnel, der Predigtext. Der Herr unsere Rettung, so wird man diesen König nennen. Ist Jesus auch dein König? Dann hast du mit Sicherheit auch den Ausweg aus dem Tunnel der Sinnlosigkeit gefunden. Dann hast du auch verstanden, was Advent heißt. Tür des Herzens öffnen und darauf warten, dass Jesus ein zweites Mal kommt und Gott seine gerechte Herrschaft aufrichtet. Wir haben alle die Wahl. Arbeit, Durchhalten, Verwandte, Eile, Nettigkeit, Tunnel oder das Angebot, die Dankbarkeit, das Vertrauen, das Versprechen, die Versöhnung, Erwartung, echtes Leben, neue Nähe und das Öffnen der Türe. Das wünsche ich euch und das wünsche ich mir an diesem ersten Advent, dass vielleicht irgendwann man mal sagen kann, wenn man noch mal daran erinnert, sagt, das war ja interessant, das habe ich ja gar nicht gewusst, was da alles so passiert ist. Aber da ist noch was passiert. Da ist mir Jesus wieder groß geworden. Am ersten Advent, am 1. Dezember 2013, wo wir nur ein ganz kleiner Haufen waren, ganz einseitig auf der rechten Seite gesessen haben. Das wünsche ich euch und mir. Amen. Man kann sich ja nicht selber segnen, sondern der Segen wird einem zugesprochen. Gott segne dich und lasse seinen Stern aufgehen über dir, dass er dir leuchte und Licht und Frieden spende. Gott segne dich und zeige dir deinen Weg. Finde, was du suchst, ein lohnendes Ziel, Klarheit und Frieden. Gott behüte dich und schenke dir, worauf du wartest. Gott beschütze dich und zeige dir, wonach du dich sehnst. Dazu segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.